Der verehrte Genosse Kim Jong-un bezeigte am 27. Mai sein tief empfundenes Beileid zum Ableben der antijapanischen revolutionären Kämpferin Kim Ok-sun und schickte einen Kranz an den Katafalk der Verstorbenen.